Im Arbeitszimmer der Großmutter ist die Zimmerdecke von Kot und Urin der Marder zerfressen. Auf dem Schreibtisch liegen Halme vom Schilfdach. Durch ein Loch schaut man nach oben ins Dunkle. Die Vorhänge vor den Fenstern sind nur noch an einigen Stellen in den Schienen befestigt. Der Rest der Stoffe hängt schief herunter und schlägt Falten im Staub. Die Fenster sind so verzogen, dass man sie nicht mehr aufmachen kann. Vorhandene Undichtigkeiten, künftige Undichtigkeiten, Hilfsantrag ist abzuweisen, da er einen nicht vollstreckungsfähigen und damit unzulässigen Inhalt hat. Widerspruch, grundsätzlich von der Redlichkeit, nur wenn Grundannahme erschüttert, Beweislast. Ohne dass sie darüber nachdenken müsste, beginnt sie, die Halme vom Schreibtisch zu wischen, geht dann wieder hinunter, um Besen, Schaufel, Handfeger und Lappen zu holen. Im Arbeitszimmer der Großmutter, im Schrankzimmer, im Flur und im Vögelchenzimmer fegt sie zuerst die Spinnweben aus den Ecken und von den Fensterscheiben, wischt dann den Staub von den Leisten der Wandvertäfelung, fegt dann den Fußboden, Zimmer für Zimmer, und füllt den alten Eimer, den sie in der Küche gefunden hat, mit dem Staub, dem Schutt, den Halmen und dem Marderkot, der hier und da herumliegt. Noch die Treppe fegend, geht sie Stufe um Stufe nach unten und kippt den Inhalt des übervollen Eimers draußen unter die Büsche. Dann geht sie, mit dem leeren Eimer in der Hand, zwischen den beiden Wiesen und an der großen Eiche vorbei, den Weg zum Wasser hinunter. Vor einem halben Jahr hatte sie den Unterpächtern kündigen müssen, nachdem das betreffende Uferstück wieder der jüdischen Parzelle zugeschlagen wurde, zu der es wohl ursprünglich gehört hatte. Unaufgebaut steht der Steg deshalb auf der Fläche vor der Werkstatt. Aber weil der Zaun noch nicht begradigt ist, geht sie dennoch zur alten Stelle, dorthin, wo der Weg, der früher zum Steg führte, jetzt nur noch einen Rumpf hat. Dort hockt sie sich hin, um Wasser aus dem See zu schöpfen. Mit der einen Hand hält sie sich an der Weide fest, mit der anderen zieht sie den Eimer über den Grund, dann kehrt sie ins Haus zurück und beginnt mit dem Aufwischen im oberen Stockwerk. Fünfmal muss sie zum See hinuntergehen und frisches Wasser holen, bevor alle Zimmer sauber sind. Und mit einiger Mühe gelingt es ihr nun auch, zumindest im Vögelchenzimmer die Balkontür zu öffnen, damit der Fußboden schneller trocknet. Durch das offene Fenster kommt die warme Sommerluft in das Haus. Und als sie auf den Balkon hinaustritt, ist alles, wie sie es immer gekannt hat. Auf die Kiefer, die zunächst im Haus steht, fällt das Sonnenlicht und zeigt an, dass es ein schöner Tag wird. Im unteren Stockwerk ist mehr zu tun, weil hier der Ofen abgerissen, der Mauerdurchbruch zur Garage vorgenommen und das Zimmer des Gärtners vermauert wurde. Die Fenster zu putzen schafft sie deshalb heute nicht mehr. Am Abend kurbelt sie die schwarzen Läden im Erdgeschoss mit dem in der Wand verborgenen Mechanismus zu, schließt die Tür von innen ab und legt sich oben im Schrank des Vögelchenzimmers schlafen. Am nächsten Tag putzt sie die Fenster. Am übernächsten holt sie die Türen aus dem Badehaus und hängt sie wieder ein, zieht auch den Tisch, der sehr schwer ist, über die Wiese und die Terrasse bis ins Haus und stellt ihn in der Diele wieder dort auf, wo er immer gestanden hat. Die Stühle mit den geschnitzten Initialen hat sie in der Garage gefunden, nur die dazugehörigen ledernen Kissen sind verschimmelt. Sie gewöhnt sich an, ihr Auto oben am Rand der Chaussee zu parken. Von dort geht sie den Schäferberg abwärts, zwischen Gestrüpp und Himbeerbüschen windet sie sich hindurch und überquert den Sandweg, wenn niemand zu sehen ist. Nachbarn begegnet sie nie, denn entweder sind deren Häuser schon abgerissen oder sie stehen leer, so wie ihres. Einmal an einem Regentag sieht sie vom Vögelchenzimmer, wie ihr Kinderfreund über die große Wiese nach unten geht und kurz darauf mit der langen Leiter, die noch immer an der Rückseite der Werkstatt hängt, wiederkehrt, um sie ans Dach des Badehauses anzulegen. Er steigt auf die Leiter, zieht die Folie, die über das verfaulte Schilfdach gebreitet, aber vom Wind durcheinandergebracht ist, wieder gerade und befestigt sie an den Ecken. An dem Morgen, an dem die Maklerin zum ersten Mal mit Kundschaft ins Haus kommt, ist sie zum Glück noch nicht aufgestanden, sondern schläft noch im Schrank, wo sie auch ihre Vorräte aufbewahrt und ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln. Sie wacht erst auf, als die Maklerin nach dem messingnen Griff der flachen äußeren Tür greift, in die der Spiegel eingelassen ist, für die Kundschaft die flache Tür öffnet und sagt: Und hier ist ein Spiegel.